Fritz Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich Montagnacht, 1 Uhr und 34 Sekunden. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir beginnen mit einer neuen Talkwoche. Die beginnen wir wie immer mit einer freien und offenen Themenrunde und Themenshow. Also, wer gerne mit mir reden möchte, egal über was, meldet euch 0800 220 50 50. Das ist unsere Nummer für euch, unsere kostenfreie Nummer. Oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail zu schreiben. So, schon geht es los mit Nicole. Und Nicole ist 39 Jahre. Jetzt haben wir gerade einen Bildausfall im WDR Fernsehen. So soll es sein. Aber jetzt sind wir wieder da, sehe ich gerade. Sehr schön. Nicole. Ja, hallo. Ja. Hier ist Nicole. Nicole. Ich bin natürlich tierisch nervös, das ist klar. Klar, aber wir beide schaukeln das schon. Es geht um das Thema Robert Enke bzw. Depression. Ja. Das wird ja in den letzten Tagen sehr hoch in den Medien hochgespielt und... Enorm hoch, ja. Da bin ich sehr zwiegespalten. Warum? Ich bin selber depressiv seit Jahren und auch in Behandlung kriege ich Medikamente und so. Kriegst du dauerhaft Medikamente? Ja. Es geht einher eigentlich mit einer Essstörung, aber eigentlich geht es gar nicht um mich, sondern darum, er wird jetzt hochstilisiert als der Held, der sich gewagt hat, als Depressiver umzubringen. Und bitte, sagt man das so, der sich gewagt hat, als Depressiver umzubringen? Man sagt doch eher, dass er aus Not heraus sich umgebracht hat und ja, man sieht das als Tragödie an. Nee, so wie es in den Medien rüberkommt, ist es eher, er hat sich getraut, das zu machen. Und das finde ich nicht. Also er wollte seine Depressionen eigentlich im Geheimen halten. Ja, hat er ja auch lang genug gemacht. Genau, und jetzt wird es in den Medien so hochgespielt und ich glaube nicht, dass er das wollte. Findest du denn, dass jetzt um den Tod von Robert Enke und auch inklusive der Trauerfeierlichkeiten, dass es zu viel des Guten ist? Ja, auf alle Fälle. 40.000 Menschen gestern in Hannover, das ist unfassbar. Ja, ich glaube auch, dass sehr viele mitfühlen. Aber weiß ich nicht, Michael Schmitz oder Jürgen Mayer oder wie auch immer, der wäre niemals so in den Medien gekommen. Und ich glaube nicht, dass es Robert Enke gewollt hätte, dass das so hochgespielt wird. Und was ich auch denke, ist, die Hinterbliebenen, die leiden unheimlich darunter. Und wenn das noch weiter hochgespielt wird, das ist weder für ihn... Höre ich daraus auch einen gewissen Vorwurf, den du als Betroffene vielleicht eher formulieren kannst, als jemand, der nicht betroffen ist, dass er diesen Weg der Selbsttötung gewählt hat? Nee, nicht, dass er den Weg des Selbsttodes gewählt hat, sondern wie er es gemacht hat. Ach so, das heißt, du übst Kritik daran, dass er sich vor einen Zug geworfen hat und nicht einen anderen Weg genommen hat. Eine Kritik würde ich auch nicht sagen. Also ich glaube, er hat das gemacht, was er für sich gefühlt hat und was er wollte. Er wollte einfach nicht mehr leben. Du siehst das mit dem Zug insofern doch sehr kritisch. Dass er noch andere mit reingezogen hat, das ist die so. Ein Leben lang damit dann auch konfrontiert sind und selber damit auch nicht mehr klarkommen. Ja. Ich habe in Erinnerung ein Gespräch mit einem Zugführer hier in der Sendung vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, der fuhr auch einen großen Zug, einen schnellen Zug, und da stand auf den Bahngleisen auch jemand, der sich das Leben nehmen wollte, der stand aber. Und mein Anrufer, der Zugführer, sagte, der Mensch, der sich das Leben nehmen wollte, starrte ihn in dem Führerhäuschen oben in die Augen. Und diesen Blick, sagt er, werde ich mein Lebtag nicht vergessen, weil ich dann über ihn rüberfahren musste. Ja. Denn man kann ja so einen Zug nicht so schnell zum Stehen bringen. Einfach Horror. Ja, das ist in der Tat sehr schwer. Aber Nicole, was ich sagen wollte gerade, du bist selbst betroffen von dieser Erkrankung. Hat es denn nicht auch insofern was Positives, dass eben jetzt so viel darüber gesprochen wird und dass vielleicht so eine Nuance mehr gesellschaftliche Akzeptanz, hoffen wir mal, stattfindet durch diese Berichterstattung? Dass die Menschen vielleicht eher Verständnis dafür haben, für eine Krankheit, die man früher oft so weggewischt hat. Nach dem Motto, stell dich nicht so an. Ich bin auch mal schlecht drauf. Ja, und genau das Gefühl habe ich, dass viele Leute, die halt depressive Verstimmungen haben, dann schon sagen, ich habe Depressionen. Mhm. Und da ist ja die Grenzziehung ein riesengroßer Unterschied. Die Grenzziehung ist ja in der Tat auch schwer, genau wie du es gerade gesagt hast. Depressive Verstimmungen und wann fängt es an, wirklich pathologisch zu werden, also krankhaft zu werden? Ne, das ist eine schwierige Grenzziehung. Aber mein Argument war ja gerade, eigentlich hat es doch was Gutes, dass so viel darüber berichtet wird. Nämlich, dass diese Krankheit mehr akzeptiert wird als normale Erkrankung des Körpers. Das ja, aber trotzdem denke ich immer noch daran, wollte er das? Weil er hat es ja immer verschwiegen. Mhm. Er hat ja nach außen, wie fast jeder Depressiver, die heile Welt gespielt und ich glaube nicht, dass er, wenn man an den Himmel glaubt, oben sitzt und jetzt sagt, toll, jetzt reden alle darüber, sondern er sagt, oh Gott, was habe ich da angestellt? Weißt du, was ich dennoch glaube, Nicole? Wenn er im Himmel sitzt oder wo auch immer und durch sein schweres Schicksal vielleicht nur ein einziger Mensch den Schritt in eine Therapie wagt und den Kreislauf verlässt, in dem er gefangen war, hat es schon einen Sinn gehabt. Das auf alle Fälle. Ja. Ich wollte auch ganz im Gegensatz zu dem sagen, keiner von denen, die mit solchen Leuten in Verbindung stehen, sollen sich irgendwelche Vorwürfe machen. Mhm. Aber weil das ist leicht gesagt. Das finde ich nämlich ganz das schwere Thema da dran. Aber Nicole, das ist leicht gesagt. Wenn man der Partner eines so schwer erkrankten Menschen ist und letztendlich nichts hat tun können, macht man sich natürlich Vorwürfe, obwohl es nicht berechtigt ist. Aber das ist ja menschlich, dass man sich Vorwürfe macht. Ja, aber ich wollte noch mal sagen, es ist zwar menschlich, man macht sich Vorwürfe, aber man kann machen, was man will. Also ich kenne es aus meiner Situation. Meine engsten Vertrauten, die versuchen alles für mich zu tun. Mhm. Und das ist auch das, was mich davon abhält, ja, mich umzubringen. Ja. Weil ich möchte nicht, dass die sich Vorwürfe machen. Warst du denn aber schon mal in einem Moment, wo du dachtest, ich kann nicht mehr, ich will mir das Leben nehmen? Öfter. Öfter? Öfter. Warst aber du ganz nah dran, es zu tun? Auch? Ja. Ja. Aber mich hält davon ab, was die Leute erleiden müssen, was danach ist. Mhm. Und das kriegt man jetzt ganz stark mit. Die machen sich Vorwürfe, aber die können nichts dazu. Das stimmt. Die können überhaupt nichts dazu. Vielleicht auch noch eine Information von dir, wo du Betroffene bist. Du wirst medikamentös behandelt. Ja. Du nimmst jeden Tag ein Pillchen ein. Ja, ja, genau. Das sind wahrscheinlich so Serotonin-Botenstoffe, die einfach. Ja, Antidepressiva. Genau. Hast du denn den Eindruck, dass seitdem du diese Medikamente einnimmst, dass es einigermaßen okay ist? Auf jeden Fall besser. Ich habe es vor circa einem halben Jahr mal abgesetzt, weil mein Arzt das nicht mehr verschreiben wollte. Mhm. Und danach ging es also rapide bergab. Wie heißt denn das Medikament, was du nimmst? So auf die Schnelle komme ich da jetzt nicht. Okay, manchmal sind die auch kompliziert, die Namen. Ja, genau. Aber das heißt, man muss dann schon wahrscheinlich sehr lange oder dauerhaft so ein Medikament nehmen. Man muss es dauerhaft nehmen und wenn man es nicht mehr nimmt, muss es auch ausschleichend. Genau, nicht von heute auf morgen aufhören, genau, sondern unter ärztlicher Kontrolle vielleicht die Dosis reduzieren und was genau, es da alles genau. so verträgt. Und ja, das war bei mir definitiv nicht der Fall. Es hieß halt, der Arzt kann es nicht mehr verschreiben und ich habe es dann abgesetzt und da war es ganz vorbei. Ja. Also, aber die arme Familie drumherum, die konnte da nichts zu. Verstehe. Also, ich habe deine Botschaft schon verstanden und auch die Kritik an dem medialen Hype, will ich es mal so nennen, der darum gemacht wird. Also nicht an Robert Enke, sondern an dem, ja, was, ja, in den Medien hochgespielt. Ich bin mal nur gespannt, so als abschließender Satz, wie lange die tollen Worte, die gestern gesprochen wurden, wie lange die auch Wirklichkeit sind im Fußball. Ich befürchte das auch, ja. Nächste Woche ist der Alltag wieder da und wenn der nächste von den Jungs irgendwas hat, ich weiß es nicht. Also ich bin etwas skeptisch. Ja, genau. Ich danke für deine Meinungsäußerung, Nicole, und alles Gute wünsche ich dir. Und gute Besserung vor allen Dingen auch. Ja, danke. Tschüss. Und noch viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss, Nicole. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch. Und hier ist der Siegfried und Siegfried ist 66 Jahre. Guten Morgen, Siegfried. Ja, guten Morgen. Siegfried, um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe es schon mal gesagt, dass ich hier urologisch sehr, sehr krank bin. Urologisch? Ja. Ja. Was heißt das? Ich habe mit dem 30. Lebensjahr eine Prostataentzündung gehabt und seitdem habe ich zig Operationen hinter mir. Die kann sich gar niemand vorstellen und wahnsinnige Schmerzen. Du, das fing mit dem 30. Lebensjahr schon an? Ja. Und du bist jetzt 66? Ja. Ja. Das ist so gewesen, ich hatte damals nur ein Motorrad. Ja, und musste tagtäglich mit dem Motorrad auf Arbeit fahren und auch nach Feierabend noch und. Ja, und eine Erkältung und Schmerzen beim Wasser lassen und dann zum Arzt gegangen und etwas nachlässig untersucht wurden, also keine Prostata-Untersuchung. Ja. Und dann nach 14 Tagen hatte ich ein riesengroßes Geschwür wie ein Hühnerei. Ach du Liebe. Ja, und da bin ich mit dem Notarzt dann nach Chemnitz in die Urologie gefahren worden und operiert worden. Und bin operiert worden, am Damm ist das rausgeschnitten worden. Ja. Und dann, das hat geheilt wie im Nu, ich war kerngesunder, sportlicher Mann damals. Das war im Jahr, da warst du 30 Jahre alt. Ja. Wie ist die Situation denn heute, 36 Jahre später? Ja. Die Situation ist so, dass ich in der Zwischenzeit, wie gesagt, zig Operationen, ich weiß gar nicht mehr wie viele. Ich weiß gar nicht mehr wie viele. Also Hodenentzündung, wieder Geschwür, dann drei Hornplastiken insgesamt, also künstliche Hornröhre, wo Haut verpflanzt worden ist. Moment, also Hodenentzündung, künstliche Harnblasen. Nee, Hornröhren. Eine künstliche Harnröhre habe ich dreimal operiert gekriegt. Wie kommt das denn? War das eine Krebserkrankung auch noch? Nee, damals noch nicht. Aber jetzt heute? Damals noch nicht. Damals ist durch die erste Operation die Harnröhre verletzt worden. Ach so, ach so. Und die ist dann verwuchert. Ja. Und ein paar Wochen später nach der Operation, weil die verheilt ist, die Wunde, im Nu konnte ich nicht mehr Wasser lassen. Dann ist das danach gekommen mit den vielen Operationen. Mhm. Hast du denn heute einen künstlichen Ausgang? Ich habe heute einen künstlichen Ausgang. Du sagtest gerade, dass du eine Hodenentzündung hattest. Also wie hat sich das wieder reguliert mit den Hoden? Der erste ist 88 dann aber rausgekommen, nach mehreren Hodenentzündungen. Hm. Und der zweite ist dann 88, ist die letzte Harnröhrenoperation gemacht worden in Aue. Und da bin ich hingekommen bis 05. Ja. Und dann hatte ich wieder meine Vorsteherdrüsenentzündung, eine leichte. Ja. Bin ich wieder nach Aue. Und dort hat man die durch die Harnröhre operiert. Ja. Tja, und danach hatte ich eine Hodenentzündung, weil die Schwestern nicht aufgepasst haben und den Katheterschlauch hat meinen Hoden abgedrückt, mein Schwester. Und da hatte ich in einer halben Stunde so ein viereckiges Klotz noch als letzten Hoden im Hodensack auf gut Deutsch. Ja. Tja, da haben sie mich da rumgedoktert und Tabletten und alles Mögliche und Spritzen. Ja. Ging nicht, ist rausgekommen. Dann danach, der Operation hatte ich eine Hodensackentzündung, da habe ich die Fäden nicht vertragen, das war alles eine. Also, das hört sich ja alles grauselig an. Hast du denn deine Hoden heute noch? Nee, ich habe gar nichts mehr. Wie, du hast gar nichts mehr? Ich habe keine Blase, keine Vorsteherdrüse, keine Harnröhre, kein Hoden, kein Penis. Ach, man hat alles weggenommen. Ja. Du hast ausschließlich einen künstlichen Ausgang, natürlich, um den Urin herauszuleiten. Ja, ein Conduit, sozusagen. Das heißt, unten ist alles weggeschnitten und zugenäht? Ja. Wie lange jetzt schon? Das ist gewesen 07, oder? Bitte? 07, meine Frau ist jetzt hier noch mehr. Wann war das? 07, ja. Da bin ich dann noch oft in Dresden in der Uniklinik gewesen. Die konnten mir nicht helfen. Dann habe ich mir selber in Harburg, bei Hamburg hier, eine Spezialklinik gesucht und die habe ich dann aufgenommen, ganz kurzfristig. Wie ist das denn heute? Du sagst, deine Frau sitzt neben dir. Du bist ein Mann von 66 Jahren, der durchaus auch noch Bedürfnisse hat. Und sexuelle Bedürfnisse hat. Du hast aber keine Möglichkeiten mehr mit deinem Körper, weil du keinen Penis, keine Hoden mehr hast, das auszuleben. Wie geht das? Für mich geht es überhaupt nicht. Also du hast schon auch noch sexuelle Sehnsüchte. Ja, das Komische ist, dass da noch irgendwo was da ist. So im Kopf? Nein, das ist wahrscheinlich so, wie wenn man einem Bein abschneidet. Ach so, du hast das Gefühl, da ist noch was, aber da ist nichts. Ja, da ist nichts. Das ist aber so, dass ich immer Verlangen habe. Ach, das ist ja verrückt, das habe ich so auch noch nie gehört. Das ist aber so. Wie geht denn deine... Das weiß nicht mal mein Urologe, dass das so ist. Achso, der kennt das Phänomen nicht. Das weiß ich nicht. Ja. Ich habe da einen wunderbaren Arzt gehabt in Harburg, also ja. Ein Vierteljahr dort oben gewesen, ununterbrochen mit mehreren Operationen wieder. Wie gehst du denn jetzt in der Situation, die nun mal so dramatisch ist, wie du sie geschildert hast, wie gehst du denn mit deiner Frau um? Ja, mit Zärtlichkeit. Wollte ich gerade sagen, man kann es dann auf dem Wege der Zärtlichkeit, kann man die Erotik erleben. Genau so ist es, aber das erfüllt mich eben nicht, geht nicht. Ja. Wie empfindet deine Frau das denn? Tja, sie ist, was soll ich da sagen, sie sagt, sie ist zufrieden mit mir. Deine Frau sitzt neben dir, sagst du, ne? Ja, die sitzt neben mir. Ob sie mal ein paar Worte mit mir sprechen möchte? Hä? Sie will nichts hören. Sie will nichts sagen, okay. Das akzeptiere ich dann auch, ja. Also, pass mal auf. Aber ich habe eine wunderbare Frage. Ja, deswegen wollte ich gerade fragen. Du sagst, deine Frau sagt, es ist okay so. Ja. Und die sagt, sie kann damit leben und ihr könnt euch damit arrangieren, ihr beiden. Ja. Das ist ja schon mal viel wert, dass sie das so sagt. Glaubst du ihr das auch, dass sie es ehrlich meint? Ich will mal fragen, um Gottes Willen, nichts Schlechtes noch sagen. Mhm. Aber Zweifel können wir da immer beim Mann. Ja, schon. Aber wenn du, ihr führt eine gute Ehe, sagst du. Wir haben vier Kinder ausgezogen. Ja, also ja. Ihr beiden kennt euch schon sehr lange. Wir kennen uns schon sehr lange. Ja. 63 geheiratet. Ja. Ja, die ganzen Jahre das alles mit durchmachen müssen. Das hat vorneweg schon mal Zeiten. Finde ich eine tolle. Wo ich mal ein halbes Jahr kein Sex machen könnte. Ja. Finde ich eine tolle. Weil ich da noch beieinander war. Siegfried, finde ich, musst du ihr sagen, oder vielleicht hört sie es ja jetzt auch mit, finde ich eine tolle Leistung, auch eine tolle Sache, dass sie bei dir geblieben ist und dich unterstützt hat. Manch ein Ehepartner ist weg, wenn der andere so eine Erkrankung hat. Auch immer von 199 sind da weg. Ja, ja, genau, ganz genau. Ja, ja. Also deswegen Respekt vor deiner Frau. Und ich könnte mir dann wirklich vorstellen, dass sie es ernst meint, dass sie mit der Zärtlichkeit und der Innigkeit zufrieden ist, weil alles andere nun mal dann nicht so geht. Bist du denn jetzt... So gesundheitlich ist das jetzt alles so einigermaßen in Ordnung? Naja, da kommt leider nächste Operation auf mich drauf zu. Ich habe ja, ich bin zuckerkrank in der Zwischenzeit für ein paar Jahre und ja. Da habe ich durch Blutungsstörungen in den Füßen im Linken. Also kommen noch andere Sachen jetzt hinzu. Ja, nun ist es so, da das ja eine Riesenoperation in dem Bauchraum war. Der Internist hier, das ist ein sehr guter Mann, ja. Den ich da habe. Ja. Da traut sich eben nicht dann. Das kann man ja aufbohren, sowas, die Adern. Ja. Ja. Und die will er eben im Januar dann so auch doch. Moment, das habe ich nicht verstanden. Halt, stopp, das habe ich nicht verstanden. Der traut sich nicht ran, woran traut er sich nicht? Die Adern aufzubohren. Also wie ein Bypass zu legen. Ja, was sollte das für eine Wirkung? Weil der Bauch, da ist total verschoben bei mir. Ja. Ja. Und ist auch ein Operationsbruch da und da hatte ich nach der Operation ein riesengroßes, 30 cm großes und vielleicht 3 cm tiefes Loch im Bauch. Achso, aber das hat jetzt nichts mit dem sexuellen Aspekt zu tun. Nee. Weil sie gefragt haben, warum er sich nicht antraut. Ja. Also, aber das würdest du denn für dich so sagen, oder ist das auch der Grund deines Anrufes gewesen, dass du über dieses sexuelle Problem reden wolltest? Ja, wissen Sie, was ich mir am meisten wünschen würde? Hm? Wenn ich mal jemanden hätte, wo ich das aufschreiben könnte. Dem das was? Wo ich das aufschreiben kann. Aufschreiben könntest? Ja, der mir hilft, das aufzuschreiben. Ach, die ganzen Empfindungen im Moment und Erfahrungen. Ja, es ist noch viel mehr in meinem Leben, was schiefgelaufen ist. Kinderheim. Ja. Ja, ich meine, das ist ja jetzt ein Angebot. Also vielleicht hört uns ja jemand zu, der interessiert an deiner Geschichte ist, die ja schon beeindruckend ist und dramatisch. Vielleicht hört der eine oder andere zu, der daraus irgendetwas machen will. Vielleicht ein Journalistenkollege oder jemand, der das für ein Sachbuch verarbeiten möchte. Derjenige möge sich dann bitte an uns wenden. Wir würden den Kontakt zu Siegfried herstellen. Das war schön. Soweit kann ich dir natürlich helfen. Auf der anderen Seite möchte ich dir nochmal sagen, Siegfried, sei froh, dass du so eine gute Frau hast, so eine nette Frau hast. So ist es. So ist es, ja. Ich glaube, das ist schon ein großes Glück. Ja. Und macht es euch so schön wie irgend möglich auf der Basis, die jetzt nun mal so ist, wie sie ist. Und auch ganz liebe Kinder, die unterstützen. Ja, genau. Und weißt du, und dann ist jeder gute Tag, den man hat, wenn man so krank ist, ist schon ein Geschenk. Darüber muss man schon glücklich sein. Krebs ist geheilt. So. Bei mir jetzt. Ja, ein großes Glück. Krebs ist geheilt. Ein großes Glück. Aber ich habe keine Kondition mehr. Ich habe früher gearbeitet, alles selber gemacht am Haus und es hat kein Handwerker in meinem Haus gegeben. Ja. Das kann ich alles nicht mehr. Ja, aber das ist dann auch nicht schlimm. Hauptsache, du bist einigermaßen wieder fit. Weißt du, das ist immer das Wichtigste. Also, ich habe dir das Angebot gemacht, wenn sich jemand bei uns meldet, der sich mit dir irgendwie unterhalten möchte über deine Geschichte, deine Krankheit und dein Leben, sehr gerne. Da würden wir den Kontakt herstellen. Das wäre schön, da würde ich mich freuen. Ja. Vielleicht meldet sich jemand, hoffen wir mal. Ja. Dir alles Gute von Herzen und schöne Grüße an deine Frau, Siegfried. Ja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und hier ist Silvia. Silvia ist 62. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Silvia. Über was unterhalten wir beide uns? Und zwar geht es darum, wollte vorige Woche bei dir anrufen, zwar zu dem Thementag von dem Tod. Umgang mit Toten. Um den Tod überhaupt. Und ich bin nicht durchgekommen, weil mir ging es da irgendwie ganz schlecht. Meine Mutter lag im Sterben und ich wollte unbedingt mit dir sprechen oder mit irgendjemandem sprechen. Deine Mutter lag letzte Woche im Sterben? Ja, es war vorauszusehen, dass sie in den nächsten Tagen stirbt. Ist es dann auch dann so gekommen? Sie ist am Freitag auf Samstagnacht gestorben, ja. Und dann Donnerstagmorgen bekamen wir einen Anruf vom Krankenhaus, morgens um 9 Uhr, also mein Bruder und ich. Mein Bruder hat mich abgeholt und sind ins Krankenhaus gefahren zu meiner Mutter. Und dann hieß es, ja, sie macht es vielleicht eine halbe Stunde, Stunde. Aber sie hat es dann noch geschafft bis Samstag 0.20 Uhr. Mhm. Und da ist sie dann eingeschlafen. Wie alt ist deine Mutter geworden? Meine Mutter ist 81 Jahre geworden, ja. Und seit fast 10 Jahren ein Pflegefall. Und immer nur auf dem Rücken liegt sie, also hat sie gelegen, immer nur auf dem Rücken. Sie konnte sich nach rechts, nicht nach links drehen. Warum war sie ein Pflegefall geworden? Sie hatte ein paar Schlaganfälle, Herzinfarkte, alles Mögliche. Und sie konnte nur auf dem Rücken liegen? Nur auf dem Rücken, und seit über 9 Jahren. Wie schrecklich. Ja. War sie geistig dann noch ganz fit? Total fit. Total fit? Ja. Gott, die arme Frau. Ja, und vor allen Dingen meine Mutter, sie hat anderen auch immer noch Mut gemacht, ja. Mhm. Wenn man wegen ältere Nachbarn angerufen haben. Hm. Meine Mutter immer gesagt, ach, ist doch nicht so schlimm und stellt euch nicht so an und so weiter. Und hat sie in einem Pflegeheim gelegen oder zu Hause? Nein. Zu Hause? 5 Jahre bei mir, ja. Und dann die letzten 4 Jahre jetzt bei meinem Bruder. Hm. Weil mein Bruder dann Haus bekommen hat und da war halt ein großes Zimmer frei und dann hat er es übernommen mit dem Pflegedienst. Ja. Und ich auch halt die 5 Jahre mit Pflegedienst zusammen. Woran ist deine Mutter jetzt dann letztendlich gestorben? Wir wissen nicht genau, ob es wieder ein Schlaganfall war. Und sie kam vor 4 Wochen ins Krankenhaus und hat sie schon gesagt, ich will nicht mehr hier raus. Ich komme auch nicht mehr hier raus. Ich will auch nicht mehr. Da war sie nach genug gekämpft. Und ja, das kann man ja auch verstehen nach so vielen Jahren. Weil sie hat von einer Stunde zur anderen eine ganz dicke Zunge bekommen. Keiner weiß, woran es gelegen hat. Auch im Krankenhaus hat keiner gewusst. Und sie konnte nicht mehr sprechen. Und nach ein paar Tagen ist es wieder abgeschwollen und sie konnte sich ein bisschen verständigen mit Ja und Nein. Oder wenn man genau hinhörte, konnte man auch ein paar Worte verstehen. Aber das wäre nicht ihr Leben gewesen. Das hätte sie gar nicht mehr gewollt. Weil die Einzige war noch als Telefon und halt Fernsehen. Was soll sie sonst machen, wenn man nur am Rücken liegt? Ja. Weil die rechte Seite war gelähmt, sie musste alles mit links machen, dann mit links essen, versuchen zu schreiben und alles Mögliche. Also da war eine Rundrumpflege nötig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt ist deine Mutter nach so langer, schwerer Krankheit gestorben. Ja. Es war deine Mutter und natürlich ist man erschüttert und traurig. Ja. Dennoch gibt es so ein kleines Gefühl auch in dir, dass du denkst, es war ihr Wunsch und es war eine Erlösung jetzt für sie. Auf jeden Fall. Ja. Und das ist komisch jetzt, ich verstehe mich da irgendwie nicht. Und zwar wurden wir gefragt, ob einer bei meiner Mutter bleiben könnte, Tag und Nacht. Mhm. Im Krankenhaus? Im Krankenhaus, mhm. Im gleichen Zimmer. Ja. Und da habe ich spontan gesagt, ja, ich mache das. Ja. Und ich bin auch bei ihr geblieben. Also 36 Stunden war ich mit ihr im Zimmer. Mhm. Und dann bin ich nachts um 11 Uhr irgendwie eingeschlafen, weil ich total kaputt war. Ich konnte gar nicht schlafen. Mhm. Und dann um 0.20 Uhr wurde ich dann geweckt von den Schwestern und wurde gesagt, ja, die Mutter hat es geschafft. Ach, da ist sie gestorben, während du geschlafen hast. Während ich geschlafen habe. Und dann mache ich mir ein bisschen Vorwürfe, dass ich nicht dabei war. Du warst doch dabei. Ja, ich habe auch geschlafen. Du hast geschlafen, ja, aber du warst ja bei ihr. Ja, Das hat sie ja gespürt. Das hat sie gespürt, ja. Hundertprozentig. Ja, vielleicht ja. Wollte, hat sie den Schlaf genutzt, ja. um dich nicht weiter zu aufzuregen, ja. Und ist in der Stille gegangen. Ja, genau. Mhm. Ich bin dann in ihr Bett gegangen, die Schwester haben mich alleine gelassen. Ich habe mich einfach wieder verabschiedet und natürlich mal wieder geweint, wie ich schon vorher immer. Ne? Das glaube ich, ganz natürlich dann auch. Aber schau doch mal, du bist bei deiner Mutter 36 Stunden in ihrem Sterbezimmer gewesen. Ja. Das ist doch was ganz Tolles. Das hat sie mitbekommen und das war ein großes Glück für sie, dass ihre Tochter, ihr Mädchen, ihr Mädchen war bei ihr. Ja. Und ich habe auch immer den Arm so gefasst, dass ich ihren Puls fühlen konnte. Mhm. Und dann habe ich mir auch gedacht, meine Herren, vor 60, 62 Jahren hat die Mutter deinen Puls gefühlt, wo du geboren wurdest. Genau. Und jetzt fühle ich ihren Puls, wo er irgendwann mal zu Ende geht. Weil wir haben alle mitgehofft, wir haben gehofft und für sie gebetet, dass es zu Ende geht. Weil sie hat nur noch gelitten und war schlimm. Hat sie zum Schluss am letzten Tag oder in den letzten beiden Tagen, konnte sie noch sprechen? Nein, seit den letzten zwei Tagen hat sie morgen nur noch Morphium bekommen. Mhm. Und zwar auch eine Pumpe, weil sie konnten keine Spritzen mehr geben, weil die Arme schon total blau waren. Mhm. Alles jetzt von den Infusion und so weiter, alles. Ne? Dann war sie um 0.20 Uhr, sagst du, war sie verstorben? Um 0.20 Uhr verstorben, ja. Du warst mit ihr allein im Krankenbett, im Krankenzimmer? Genau. Wie lange warst du dann noch bei ihr? Ich habe dann meinen Bruder angerufen, habe meinen Sohn angerufen, der aus dem Schwarzwald kam, bei der Arbeit im Schwarzwald. Hm. Und der ist bei mir hier auch im Haus. Und dann kamen beide und mein Schwägerin, da sind wir noch bis 3 Uhr bei ihr geblieben. Mhm. Und haben noch Abschied genommen von ihr. Ja. Um 3 Uhr sind wir dann nach Hause gefahren. Wie hast du diese Stunden empfunden, die du dann noch bei deiner Mutter warst? Du meinst bis 3 Uhr die Stunden? Ja. Ich weiß nicht, ob ich schlechtes Gewissen haben soll, irgendwie ganz ruhig. Mhm. Ich war froh, dass ich es geschafft hatte. Ja. Weil ich habe gesehen, also wir haben alle gesehen, dass ich nur noch gequält hatte. Ja, ja. Weil sie nichts mehr zu trinken kriegte und gar nichts mehr, auch nicht mehr durch die Sonne, eben weil sie Wasser in der Lunge hatte. Mhm. Also war alles eigentlich gut, dass es dann so abgelaufen ist. Ich habe ihr dann abends noch immer die Lippen noch nass gemacht und dann hat man auch gemerkt, sie drückte die Lippen aufeinander, dass sie hat mitgekriegt. Mhm. Also ich glaube, dass du dir aber auch gar nicht, keineswegs irgendwie ein schlechtes Gewissen machen musst, dass du in dem Moment geschlafen hast. Du warst da, das zählt. Das ist das Wichtigste. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Keine Ahnung. Hat die Mutter einen Wunsch geäußert, wie sie beigesetzt werden? Ja, also am Mittwoch ist die Trauerfeier mit dem Bitsarg und am Samstag ist die Urnenbeisetzung. Mhm. Und da haben wir eine tolle Lösung gefunden, das wollte sie aber auch in Unbeisetzung, und zwar auf einem Friedhofswald. Ach so. Haben wir einen Baum ausgesucht. Ach so. Ah. Da kommt ihr Namensschild dran. Ja, also ein Friedhofswald, Waldfriedhof ist das quasi. Oder Waldfriedhof. Friedhof war ja sowas. Mhm. Ja, genau. Da haben wir einen Baum ausgesucht. Ja. Und wunderschön einen Stamm mit zwei auseinandergehenden Ästen oben, also für zwei Kinder, dass sie zwei Kinder hatte. Mhm. Und ja, die ist ist dann am Samstag die Beisetzung. Und dieses Waldstück, ist das in der Nähe von eurem Ort oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ist ungefähr vielleicht 10 Minuten mit dem Auto. Das ist aber ein frei zugänglicher Wald. Das ist nicht... Seit einem Jahr gibt es den hier in, ja, ich kann ja ruhig sagen, in Siegen. Ja. Gibt es den seit einem Jahr. Ja. Und er ist so toll, also so beruhigend wirkt das. Auch die ganzen Bäume dann halt mit den Namensschildern drauf, da kann man sich einen Baum aussuchen. Also man darf ein Namensschild dann schon draufschreiben? Darf man das? Also es ist nicht anonym? Nein, anonym nicht. Und man kann anonym, klar, natürlich. Und legen die Leute dann auch schon mal, die Angehörigen später, an diesen Bäumen dann Blumen nochmal nieder? Genau. Das schon. Ja. Genau, also man merkt schon, dass es schon ein Friedhof ist, aber es ist irgendwie im Wald. Es ist eingebettet. Im Wald und kann man sich, wie gesagt, einen Baum aussuchen und dann wird die Urne beigesetzt und es bleibt auch 20 Jahre bestehen. Mhm. Das finde ich auch eine sehr schöne... Toll, dagegen mein Vater ist auf einer Wiese beigesetzt worden und keiner weiß wirklich, wo die Urne ist. Anonym auf einer Wiese? Ja. Mhm. Ja. Und damals war halt nur noch Hagen, da gab es was hier noch nicht. Ja. Und der ist vor 14 Jahren in Hagen dann beigesetzt worden. Ja. Hat deine Mama sich das genauso gewünscht mit diesem Waldfriedhof? Das wusste sie nicht. Ach so. Mhm. Sie wusste halt nur von der Wiese und... So wollte sie es dann halt, ne? Und da fanden wir halt den Waldfriedhof ganz toll. Ja. Und den gibt es seit einem Jahr. Das finde ich auch wirklich eine sehr schöne Sache. Und da sind viele Bänke und ist ganz toll. Mhm. Das ist wirklich schön. Ja, Silvia, da wünsche ich jetzt für die Beisetzung, das ist nochmal ein schwerer Gang. Ja, alle Erinnerungen kommen hoch, das ganze Leben läuft nochmal vor allem ab, das man geführt hat mit dem Angehörigen. Ja. Aber der Trost ist ja groß, weil bei dir oder bei euch, dass es für die Mutter so gut war. So war es besser, auf jeden Fall, doch. Und toll, dass du bei ihr warst, das finde ich sehr toll. Ja, doch, ich finde es auch toll, doch. Sie war immer für uns da, sie war für jeden da, also sie hat allen geholfen. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute, Silvia. Ja, danke, Domian. Auf Wiederhören. Okay, Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, hier ist Arthur. Arthur ist 72, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Arthur. Über was reden wir? Ich sehe ja dein vertrautes Gesicht und deine Stimme schon über 15 Jahre. Naja, ich habe. So lange sind wir noch nicht da. Wir sind nächstes Jahr erst 15 Jahre. Oder nächstes Jahr 15. Ja, genau, also ich dachte so ungefähr. Ja, genau. So lange ist es her. Ja, ja. Ich habe viele Augenblicke großer Bestürzung und großer innerer Emotionen erlebt. Entschuldige, dass meine Stimme so vibriert. Du wirst es gleich verstehen, warum. Und ich habe manchmal auch Tränen vergießen müssen. Aber heute, ich hätte nie geglaubt, dass ich auch mal eines Tages mich dort einreihen würde bei diesen tief unglücklichen Menschen. Ich stehe im Augenblick in dieser Nacht an einer Stelle, wo ich auch manchmal sage, mach es auch wie der Robert. Werf dich vor den Zug und alles ist beendet. Was ist denn geschehen, Arthur? Ich singe noch in einem Kammerchor. Und am Vorabend war, das Konzert war am Sonntag und am Samstag war die Generalprobe. Und meine Frau hatte noch am Mittag ein schönes Essen gemacht. Und dann hat sie mir vorgeschlagen, dass sie Klavier spielt. Sie ist genauso alt wie ich. Dass wir noch mal ein paar Passagen üben. Ja. Und damit ich sicher dann am Sonntag in dieses Konzert gehen kann. Ja, ja. Dieses Konzert für mich hat nach all dem, was vorgefallen ist, nicht mehr stattgefunden. Ich war außer Lage. Was ist denn vorgefallen? Noch zu singen. Meine Stimme, die immer eine sehr gute Stimme ist, hat mir vollkommen versagt und ich war nicht mehr in der Lage aufzutreten. Was ist denn geschehen, Arthur? Ich wurde abgeholt, so nach 5, und meine Frau wusste, dass ich um 10:30 ungefähr wieder nach Hause komme. Und ich komme nach Hause, wohne in einem kleinen Familienhaus. Unsere Kinder sind schon lange aus dem Haus und leben leider auch im Ausland, sei es in Ungarn oder in England. Und ich mache die Haustüre auf und es kam mir schon gleich so komisch vor. Denn ich musste den Schlüssel dreimal im Schloss umdrehen. Ich sah Licht, als ich in das Haus eintrat. Und da lag auf der Kommode vor mir ein dicker Stapel von DIN A4 Seiten. 12 Stück waren es an der Zahl. Und die Überschrift, meine Frau ist Französin, da stand drauf, je t'ai quitté, ich habe dich verlassen. Als ich das las, ich habe erst gar nicht den Text gelesen, aber das war so ein Schock, dass ich durch das Haus lief. Ich habe geschrien, ich habe nach ihr geschrien, warum machst du das? Sie hat mir nie davon etwas gesagt. Und jetzt war ich allein und ich wusste überhaupt nicht, was mit mir geschehen war. Ich kam mir vor, 44 Jahre verheiratet, 44 Jahre und jetzt stehe ich da, im letzten Viertel eines Lebens. Darf ich dich kurz was fragen? Ja. Hat deine Frau dich verlassen oder hat sie sich das Leben genommen? Sie hat mich verlassen. Ich weiß nicht, wo sie ist. So. Ich kann sie nicht erreichen. Sie hat geschrieben, versuche nicht, mich wiederzusehen. Es kommt mir vor, es ist schlimmer als der Tod eines geliebten Menschen. Und du weißt überhaupt nicht, warum sie das gemacht hat? Doch, sie hat mir ja 12 Seiten geschrieben und ich kann dir vielleicht ein paar Auszüge daraus vorlesen. Ja, wenn du mir nur den Hauptgrund nennst, da wäre ich schon... Der Hauptgrund ist einmal, dass wir in einer Monotonie gelebt haben, wo sie sagt, am Ende fühlte ich mich am wohlsten, wenn ich alleine war. Mhm. Oder sie sagt, es ist nur realisierbar, die gemeinsamen Schwierigkeiten zu überwinden, mhm, wenn Liebe zwischen zwei Wesen besteht, mhm, und diese Liebe sich in Zärtlichkeit, Freundschaft und Achtung des anderen ausdrückt. Je mehr die Zeit vergeht und je mehr ich bemerke, dass hier nichts mehr zwischen uns ist und niemals die drei Ausrufezeichen gewesen ist. Das ist für mich eine vitale Frage. Niemals ich werde gewesen. Mein Leben unter solchen Umständen nicht beenden wollen. Trotz aller Zerrissenheit, aller Ängste und aller Probleme, die das beinhaltet, habe ich mich entschlossen, dich zu verlassen. Sagst du nochmal, nach wie vielen Jahren? Nach 44 Jahren. Und du hast den Eindruck gehabt, eigentlich war das eine gute Beziehung? Ja. Immer oder fast immer? Fast immer. Wir hatten natürlich auch manchmal Diskussionen. Ja gut, das ist ja normal, wenn man so lange zusammen ist. Hat denn deine Frau sich nie mal beklagt oder hat irgendetwas gesagt, was sie kritisiert an eurer Beziehung? Ja, das kommt ja auch hier zum Ausdruck, wenn sie sagt, aber was hast du eigentlich gegeben aus Liebe? Für mich heißt Lieben anderen, den anderen zu akzeptieren mit seinen Fehlern und seinen Vorzügen. Wenn aber nichts davon zurückkommt, wozu das alles? Ich habe lange geglaubt, zu lange geglaubt, dass ich, wenn ich gebe, ich auch wieder zurückbekomme. Nämlich eine gewisse Zärtlichkeit von deiner Seite. Ich unterbreche mal eben, Arthur. Das sind ja ganz schwere Vorwürfe. Ja. Sie wirft dir vor, dass du nichts zurückgegeben hast. Ja, und schließlich war meine Liebe umsonst gewesen. Sie schreibt am Ende, es ist unmöglich, die Vergangenheit nochmal neu zu gestalten. Man muss nach vorne gehen und die Zukunft ins Auge fassen, selbst wenn sie für mich begrenzt ist. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, wo sie ist im Moment. Nein. Ich hoffe wenigstens, ich bin gezwungen, am Ende schreibt sie, ich sage dir Adieu und guten Wind, wie man so unter der Seglersprache sagt, denn wir haben oft gesegelt zusammen. Das war euer gemeinsames Hobby? Ja. Ich habe dich geliebt, aber das hat nicht ausgereicht, um uns glücklich zu machen. Nach 44 Jahren schreibt sie das. Ja, ich habe jetzt in dieser Nacht habe ich ein paar Zeilen geschrieben an sie. Ich habe mir kam jetzt vor, als würde eine Hand mich führen, wenn ich diese kurzen Zeilen vorlesen darf. Bitte, ja. Meine geliebte Françoise, in tiefster Nacht rufe ich nach dir, Tränen überströmt, hilf mir doch aus dieser großen Not. Ich habe dir großes Unrecht getan und ich bereue es zutiefst. Jetzt sehe ich endlich, was du mir immer bedeutet hast in diesen 44 Jahren unserer Ehe. Gib mir bitte ein Lebenszeichen. Gib mir doch bitte die letzte Chance, dich zu sehen, dich zu hören, dich zu sprechen. Befreie mich aus diesem grausamen Dunkel, aus dem ich ohne dich nicht mehr herausfinde. Ich flehe dich an und ich umarme dich zärtlich, zärtlich, zärtlich, dein Karl. Aber ich nenne dich Arthur. Wie kommt das? Ja, sie nennt mich Karl. Ach, ich hatte ja zwei Taufnamen. Arthur, und unter Karl. Du hast gerade gesagt, eure Kinder sind sehr weit weg. Ja. Hast du mit, denn doch gut, England und Ungarn ist ja nun auch nicht so weit weg. Hast du mit denen telefoniert schon? Ja, ich habe mit ihnen kurz telefoniert und sie hatten ein kurzes Gespräch mit ihrer Mutter gehabt. Achso, die wissen, wo sie ist? Nein, sie wissen es auch nicht. Aber die, die Mutter hat ihnen nicht gesagt, wo sie ist. Und sie würde es auch nicht sagen, weil sie nicht will, dass ich erfahre, wo sie ist. Hm. Und sie hat auch gesagt, gib dir keine Mühe in ihrem Schreiben. Ich will dich nicht mehr wiedersehen. Und ich habe meinen Kindern gesagt, jetzt ist einmal der Fall, es geht hier nicht um Einmischung, sondern es geht um existenzielle Fragen. Hm. Einmal brauchen eure Eltern euch, einmal brauchen sie eure Kraft. Unsere Kräfte sind dahin. Denn meine Frau hat meiner Tochter am Telefon gesagt, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr. Ja. Und ich will nicht mehr zurück. War das auch ein Hilferuf an deine Kinder, dass du dir wünschst, dass eines deiner Kinder zu dir kommt? Ja, sie sind natürlich weit weg und haben Familie. Ich habe, mein Sohn sagte mir am Telefon, Vati, das wirst du schon wieder schaffen. Ja. Ich habe zu ihm gesagt, nein, mein Junge, wenn du so sprichst, entschuldige, aber das wird fahrlässig. Ich kann es so nicht mehr schaffen. Ja. Ich sage dir ganz ehrlich, ich stehe vor einer Situation, in der, wie ich es dir jetzt auch gesagt habe, man jetzt nur noch einen Ausweg suche, um mich von all dem zu befreien, indem ich mich vor den Zug werfe, damit alles vorbei ist. Also jetzt lass mich bitte was sagen. Mich erschüttert das aufs Tiefste, was du mir jetzt erzählt hast. Und ich erahne nur deinen unglaublichen Schmerz, wenn man nach 44 Jahren einen solchen Brief bekommt. Ja. Ich verstehe dein Unglück. Und wie gesagt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie tief dein Schmerz ist. Aber, jetzt aus diesem Affekt hinaus, aus diesem Gefühl raus, aus diesem schlimmen Gefühl heraus, darfst du nicht eine unbedachte Handlung vornehmen. Das darfst du nicht tun. Das darfst du nicht tun. Das bist du deinem eigenen Leben schuldig, dass du es nicht tust. Was jetzt angesagt ist, ist, dass man dir hilft, dass man dir beisteht. Und dass du in 3, 4 Wochen, wer weiß, was bis dahin geschieht, die Welt etwas anders siehst. Du bist ja jetzt im kompletten Schock. Das ist ja gerade erst vorgestern passiert. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag. So, eigentlich gestern. Ja. Dass man da, weißt du, ich kann sogar verstehen, dass man da denkt, ich werfe mich vor den Zug. Ich glaube, das würden fast alle Leute denken, weil einem der Boden komplett unter den Füßen weggezogen wird. Ja. Deine ganze Existenz bricht ja gerade zusammen. Ja, ja. Aber ich will dir auch noch was sagen. Wir kennen uns ja null. Ja. Ich finde, in der Art und Weise, wie du das vorgetragen hast, dass du so ein netter Mann bist, ich kann es dir gar nicht begründen, aber die Art und Weise, wie du mit mir jetzt gesprochen hast und das erzählt hast, finde ich dich so sympathisch. Danke. Ja, du darfst dein Leben nicht zerstören, nicht wegschmeißen. Ja. Das darfst du nicht machen. Ich bin auch ganz sicher, dass du nach einer gewissen Zeit, wenn du aufgefangen wirst, dass du anders denken wirst. Ich habe schon gebetet. Ich habe schon Jesus angefleht, dass er doch mein Flehen dort rüberbringt zu meiner Frau und diese Stimme hört und wenigstens noch einmal kommt und mit mir spricht. Das ist so verzweifelt. Weißt du, ich will dir sagen, bei all der Traurigkeit, ich habe auch eine dicke Portion Wut auf deine Frau. Aber wirklich, richtig zornig. Ich kann eure Ehe nicht beurteilen. Ja. Aber sowas macht man nicht. Das macht man einfach nicht. Das ist nicht anständig. Wenn dann hätte sie ihren Mund aufmachen müssen, schon vor ein paar Jahren, ein paar Wochen, ein paar Monaten und mit dir das Gespräch suchen. Ja. Aber so einfach sich davon, die hat sich vom Acker gemacht. Ja. So, die hat sich vom Acker gemacht und lässt dich in all deinem Unglück jetzt alleine und sie macht sich irgendwo ein schönes Leben. Es war gnadenlos. Es war völlig gnadenlos. Und versuche mal, dir das auch jetzt, ab jetzt, immer wieder vor Augen zu führen, wenn man wütend ist auf einen Menschen, dann nimmt man sich selbst nicht das Leben. Nur. Es ist nicht okay, was die gemacht hat. Es ist schäbig, was sie gemacht hat. Ja. Ihr habt euer Leben zusammengelebt. Ja. Ihr habt Kinder, ihr habt 44 Jahre verbracht. Ich habe auch drei Enkelkinder. So. Und dann rennt sie weg und schmeißt alles hin. Ja. Mit so einem theatralischen Brief da. Ja. Das ist doch grauenhaft. Ja. Du musst für deine Kinder leben, für deine Enkel leben und du musst für dich leben. Und du musst wieder Boden unter die Füße bekommen. Dass du jetzt komplett fertig bist, verstehe ich völlig. Ja. Aber das ist nicht ein Grund, sich vor den Zug zu werfen. Das hindert mich nur daran, noch mein christlicher Glaube. Du kannst auch Trost in deinem Glauben finden. Aber glaub mir, jeden Morgen, wenn ich geschlafen habe, ein paar Stunden Medikament eingenommen, das mich dann etwas in diesen dumpfen Schlaf fallen lässt. Mhm. Und ich dann morgens aufwache, noch in der Vorstellung, dass ja die vertrauten Geräusche wieder um mich herum sind. Mhm. Und dann stelle ich das Hauch dann auf, wie Vögel, schwarze Vögel mit großen Krallen. Und du bist hier alleine in diesem Haus. Mhm. Du kannst rufen, du findest niemand mehr. Und du weißt, es ist alles vorbei. Mhm. Aber weißt du, was ich... Lass mich das noch sagen. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. In früherer Zeit hätte ich noch zu meinen Eltern gehen können. Mhm. Aber ich habe sie ja auch nicht mehr. Arthur, weißt du, wenn deine Frau jetzt plötzlich verstorben wäre, wäre das um ein Vielfaches schlimmer, finde ich. Weil du dann wirklich nur trauern könntest. Ja, und aber mit dem einen Unterschied. Dann hätte ich noch eine Stelle, wo ich hingehen könnte, um sie zu betrauern und mit ihr zu sprechen. Aber jetzt weiß ich nicht, wo es ist. Mhm. Und es gibt ja auch niemand die Chance, sie zu erreichen. Sie hat ein Handy dabei, das abgestellt ist, permanent. Ich versuche immer wieder, sie zu erreichen. So. Es kommt mir vor, wie dieses schreckliche Flugzeugunglück bei dem Atlantik, bei dem Flug von Rio nach Paris. Ja. Wo man auch keinen Menschen oder weitgehend keinen Menschen mehr fand. So finde ich auch meinen geliebten Menschen nicht mehr. Es ist schlimmer als der Tod. So, Arthur, jetzt, ich habe dir gerade mal so meine ersten Eindrücke gesagt zu dir, was du mir erzählt hast. Jetzt, ich wende mich auch in wirklich großer Not an dich. Ich habe das durchaus gemerkt. Jetzt machen wir Folgendes. Und du versprichst mir, jetzt, wenn ich dich verabschiedet habe, aufzulegen. Ja. Und dann wirst du von meiner Psychologin, geht das sofort zurück? Ja. Ich guck mal, ja, ich krieg halt, du wirst sofort von der Simone, von meiner Psychologin zurückgerufen. Ja. Und dann macht ihr beide erstmal ein paar Pläne für die nächsten Tage, denn die nächsten Tage musst du überstehen. Ja. Die musst du überstehen. Und du versprichst mir, dass du nichts Schlimmes machst heute. Nein. Gut. Ich verspreche es dir, weil ich es dir schulde, weil ich dich als Mensch sehr, sehr hochschätze und dachte. Das freut mich. Jetzt legst du bitte auf. Ja. Und wirst von Simone zurückgerufen. Ja. Und ich sende dir alle Kraft der Welt, dass du das jetzt schaffst, die ersten Tage. Wenn du die ersten Tage überstanden hast, dann geht das bergauf. Ich sende dir alle Kraft von mir und von all den Leuten, die uns jetzt zugehört haben. Die alle auf deiner Seite sind. Alle sind auf deiner Seite, Arthur. Danke, danke. So, jetzt legst du auf und du wirst gleich zurückrufen. Danke, danke. Und ich wünsche dir alles Glück der Welt. Ich danke dir. Auf Wiederhören, Arthur. Wiedersehen. So, ihr Lieben, wir haben 1.50 Uhr. Ich möchte mal ganz kurz eine ganz kleine Pause machen. Wir machen mal ein ganz klein bisschen Musik, ein paar Sekunden. So, ihr Lieben, wir machen weiter mit unserer Live-Sendung und unserer offenen Themennacht. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr uns hier live erreichen wollt. Und ich bin jetzt verbunden mit Anna. Und Anna ist 36 Jahre alt. Guten Morgen, Anna. Anna? Mir stockt ein bisschen der Atem, weil nach dem, was wir gerade alles gehört haben, das war schon ein bisschen... Also Schocking wegen Arthur, ja. Was er da alles so erzählt hat. Also da kommt mir das, was ich jetzt zu erzählen habe, vielleicht ein bisschen klein vor. Ja, aber das würde ich nicht so sehen, Anna. Hier werden alle Themen zur Sprache gebracht und so ist das Leben halt. Das war jetzt eben so wirklich ein bisschen, da musste ich auch erstmal ein paar Mal schlucken, als ich das Ganze gehört habe. Mhm. Aber wie gesagt, falls uns immer noch zuhört, Mut. Ja. Aber ich glaube, er ist gerade schon im Gespräch mit Simone, mit der Psychologin. Okay. Und wir werden uns auch gut um ihn kümmern. Da könnt ihr euch drauf verlassen, alle. Das weiß ich. Anna, um was geht's? So, bei mir geht's um eine chronische Krankheit, die ich habe. Die nennt sich Morbus Batchet. Erklärst du uns, was das für eine Krankheit ist? Erklär ich gerne. Und zwar ist das eine chronische Krankheit. Das ist ein Gendefekt. Hm? Der betrifft die Schleimhäute, generell im Mund-, Hals-, Rachenbereich. Hm? Auch im Genitalbereich und wenn man es ganz schlimm erwischt hat, dann auch noch an den inneren Organen. Du sagst, das betrifft die Schleimhäute. Wie äußert sich das auf den Schleimhäuten? Das sieht so aus, also kann man sich vorstellen, wenn man jetzt sich damit überhaupt nicht auskennt, wie ein Mega-Herpes. Mhm. Und das hat man nicht nur so eins, ein kleines, mhm, sondern 100. 100? Und das so komplett. Also der ganze Mund ist zu. Mhm. Man kann nicht sprechen. Ja. Man kann nicht essen. Hast du es im Moment auch? Im Moment auch, ja. Man mag es nicht glauben, ist aber so. Man kann das ziemlich gut überbrücken mit Schmerzmitteln. Das heißt, das Ganze ist auch sehr schmerzhaft? Es ist extrem schmerzhaft. Also man kann sich vorstellen, überleg dir mal, wenn du eine kleine Blase irgendwo hast, ja, die extrem nervt oder ein Herpes. Genau. Multipliziert das mal 100. Und und im Intimbereich, wie du gerade sagtest, eben genau, auch. Genau, auch, ja. Und wenn man nicht weiß, was es ist, wenn man so am Anfang von der Krankheit steht, dann weiß man das nicht unbedingt. Dann, ist das auch ein kleines Problem so in der Partnerschaft. Absolut, absolut. Hast du es im und am After auch? Auch, genau, ja. Das heißt, ja, ein Problem in der Partnerschaft ist gut. Du hast doch dann wahrscheinlich überhaupt keine Lust auf Sexualität. Nee, eigentlich überhaupt nicht mehr. Und das so seit 2-3 Jahren nicht mehr. Wie lange hast du die Krankheit? 2-3 Jahre oder länger? Nee, um Gottes Willen, die Krankheit fing an, also fängt normalerweise, sagt man, im Arztjargon so Anfang der 20er, wenn man sie dann bekommt, dann dort. Mhm. Und bei mir fing das genauso an. Ja. Und das waren eigentlich nur so wie so Bläschen, da denkt man sich, naja, mein Gott, das ist dann halt irgendwas und dann wird es immer mehr und dann wuchert es immer mehr. Man kann wirklich dann, wie gesagt, nicht mehr sprechen, nicht mehr essen, es wird immer ganz schlimm. Man bekommt dann entweder heißt dann, naja, jetzt haben sie irgendein Virus, dann hat man irgendein Herpes, dann hat man irgendein Candida, also man wird halt so von Arzt zu Arzt geschoben, bis man dann irgendwann mal, wenn man Glück hat, erkennt, dass es diese Krankheit ist. Bei mir kam das erst nach 10 Jahren. Das heißt, du hast eine Odyssee hinter dir von Ärzten. Also komplett eine Odyssee. Es war eine komplett grauenvoll. Man weiß ja nicht, was es ist. Als man dann rausbekommen hat, was es ist, ist das übrigens eine seltene Krankheit? Man nennt es Kolibris. Man nennt es Kolibri? Also uns nennt man Kolibris. Ach so, weil es so selten ist, so, also, wie einige Arten von Kolibris. Das so, sagt der eine oder andere Arzt, verstehe. Ihr seid Kolibris. Ja, verstehe. Was kann man denn überhaupt dagegen tun? Gibt es Medikamente, gibt es Therapien? Es gibt Medikamente an sich, Cortison. Also da wird man dann vollgeblasen mit 40-50 Milligramm. Und im Prinzip so ein richtiges Mittel gegen diese Krankheit gibt es nicht, weil man kennt ja die Ursache an sich nicht. Ja, das heißt, es gibt auch keine Hoffnung auf Heilung? Eigentlich, es gibt Studien, die werden halt immer gemacht, da bin ich auch immer ganz interessiert dran, die zu verfolgen. Es, in Tübingen ganz bekannte Kliniken, die für Autoimmunerkrankungen zuständig sind. Da gehe ich auch immer 2-mal im Jahr hin, lass mich kontrollieren und etc. pp. Aber gut, wie gesagt, das mindert nicht die Schwierigkeit halt im Alltag. Absolut. Und dafür würde ich gerne halt einfach so ein bisschen eine Lanze brechen, weil man sieht es uns einfach nicht an. Aber sieht man es nicht auch auf den äußeren Schleimhäuten, also auf den Lippen? Ja, aber die meisten denken da, man hat halt einen Herpes oder man ist hingefallen. Oder also, das sind halt so die üblichen Sachen, die also, Außenstehende das, dann denken, wenn man einen sieht. Das ist so eine Krankheit, damit kann man eigentlich ganz normal leben. Eigentlich kann man ganz normal leben, aber eigentlich nicht wirklich. Eigentlich nicht wirklich, weil du ständig diese furchtbaren Schmerzen und Bedrückungen hast. Genau, man hat ständig Schmerzen und man muss ja irgendwie bestehen im Alltag. Was machst du im Alltag? Arbeiten gehen. Was machst du beruflich? Ich bin jetzt im Verkauf in der Firma tätig. Ah ja. Und man sieht es mir auch immer mal an, weil man hat eben diese kleine Wucherung auch an der Lippen, die sieht man einfach auch. Und meine Kollegen denken halt, naja gut, dann hat sie halt einen Herpes oder sie ist halt, die eine hat letztens auch gemeint, die hat gedacht, ich wäre hingefallen. Ja. Also es sind so klein, und man muss sich halt durch den Tag retten irgendwie. Du bist verheiratet, sagst du? Nee, ich bin nicht verheiratet. Aber einen Freund hast du? Der hat sich verabschiedet. Ach, der hat sich verabschiedet? Aufgrund dessen, ja. Ah. Nach 6 Jahren. Es ist halt sehr anstrengend und einerseits kann man es auch verstehen, weil es ist eben sehr anstrengend, mit einem Menschen zusammenzuleben, wie ich dem Kollegen von dir schon gesagt habe, ja, küssen kann man manchmal nicht, Geschlechtsverkehr ist manchmal auch, nee, ist keine Frage, geht nicht, weil es eben Schmerzen sind ohne Ende, es funktioniert einfach nicht. Ja. Ja, und da. Das ist aber auch bitter, wenn er dich dann nach 6 Jahren verlassen hat, ja, wegen der Erkrankung ist. Es ist schade einfach, dass die andere Person halt nicht dafür einsteht. Ich finde halt jetzt, für mich ist es halt so ein Problem, ein bisschen neue Beziehungen einzugehen, weil dann müsste man ja generell von vornherein schon sagen, was Sache ist. Ja, natürlich. Ja, eigentlich musst du es. Ja, und das ist halt ein Problem. Erklär mal jemanden, ich heiße guten Tag, ich heiße und ich habe das Problem, also toll, was ist Sex und so, Sag mal, weiß ich nicht, ob das noch funktioniert. Frage, die Sendung ist gleich rum, du hörst die Musik im Hintergrund. Bist du irgendwie im Internet mit Selbsthilfegruppen in Kontakt? Irgendwie? Auch, auch. Wir versuchen uns da ein bisschen immer gegenseitig rauszuhelfen. Ich dachte, vielleicht hört der eine oder andere zu, das auch irgendwie. Und dass man so ein bisschen Lanze für so Leute, man sieht es halt einfach nicht, das ist halt das Ding. Sagst du nochmal den Namen dieser Erkrankung? Morbus Batchet. Ah ja, Ja, jetzt hast du uns aufgeklärt über diese Erkrankung, die ich auch nicht kannte, das habe ich auch noch nie gehört. Insofern hoffe ich, dass so ein bisschen dein Anliegen rübergebracht worden ist. Das ist nett, danke. Und ich muss ja leider Schluss machen, weil wir gleich am Ende sind. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, wirklich, und gute Besserung. Danke. Auf Wiederhören, Anna. Tschüss. Ciao. So, Leute, das war's für heute. In der Technik war Tobias Fritz. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen oder natürlich rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.